Diejenigen, die keine Möglichkeit zum Heiraten finden, sollen keusch bleiben, bis Allah sie durch seine Huld reich macht. Also die sollen den Umstand, dass sie der Verantwortung einer Ehe noch nicht gerecht werden können, nicht die Möglichkeit haben zu heiraten, die sollen nicht durch diesen Umstand rechtfertigen oder sich rausreden, dass ja, auch wir haben Bedürfnisse, wie viel Geduld sollen wir denn haben und sich somit die Unzucht oder Zina legitimieren. Nein, das ist ein Verbrechen und das hat keinen Raum für Legitimation. Und ihre Prüfung ist dann darin, dass sie sich zurückhalten sollen. Sie sollen ihre Blicke bewahren, sie sollen viel fasten, sie sollen in guter Gesellschaft sich aufhalten, um sich in solcher Art und Weise keusch und reinlich zu halten. Und denjenigen von denen, die eure rechte Hand besitzt, die einen Freibrief begehren, sollt ihr einen Freibrief ausstellen, wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst. Also die Knechte, die gerne die Freiheit sich erarbeiten möchten oder begehren einfach, den soll man auch helfen, ihnen einen Freibrief dann auch ausstellen. Ja, damals in der Zeit war das eine Sache, die der Islam einführte, um die Menschen aus der Knechtschaft zu befreien. Wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst, das heißt, wenn ihr befürchtet, dass sie vielleicht in der Gesellschaft dann kriminelle Akte ausführen, kriminell werden, dann ist das natürlich auch zu bedenken. Und gebt ihnen etwas vom Besitz Allahs, den er euch gegeben hat. Also man hilft ihnen nicht nur in die Freiheit, sondern man soll auch vom Besitz ausgeben, um diesen Menschen dann einen guten Start zu ermöglichen, um ihnen zu helfen. Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie ehrbar sein wollen, zu Hurerei im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig. Ja, also jemand, der durch eine solche Situation in solch eine Lage gerät, wo er zu solchen kriminellen Akten gezwungen ist, den trifft dann natürlich keine Schuld. Man sagt in der Jahiliyyah, hatte Abdullah bin Ubay, dieser Mensch aus Medina, der als Führer der Munafiqin in die Geschichte eingegangen ist, dass er solcherlei Geschäfte führte, regelrechte Bordell wirklich führte, von solchen Einkommen auch lebte. Und der Islam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben solches dann natürlich abgeschafft. Wir haben ja zu euch Zeichen hinabgesandt, die alles klar machen und ein Beispiel aus den Berichten von denjenigen, die vor euch dahingegangen sind und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durwiyun yuqadu min shajaratin mubarakah, مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist das einer Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist, als wäre es ein funkelnder Stern. Ihr Brennstoff kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah führt zu seinem Licht, wen er will. Allah prägt den Menschen die Gleichnisse und Allah weiß über alles Bescheid. Ja, über dieses Gleichnis gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen von diesem Gleichnis, es gibt auch eine andere Dua, einige Duas, wo Allah auch Nurus Samawati wal Ard, das Licht der Himmel und der Erde genannt wird. In einer Dua heißt es Allahumma anta Nurus Samawati wal Ardi wa man fihin. O Allah, du bist das Licht der Himmel und der Erde und wer darin ist. Der Mensch erhält also Licht und zwar in Form von Rechtleitung. Ja, also in manchen Auslegungen heißt es, das Licht hier, das Gleichnis seines, Allahs Lichtes, ist wie das Licht im Herzen des Gläubigen, nämlich in Form von Rechtleitung, in Form von Iman. Das Herz des Gläubigen wird also erleuchtet, das Herz in der Nische, also in der Brust des Gläubigen, wird erleuchtet durch die Rechtleitung, durch Iman, das ist alles Licht, dadurch sieht man, dadurch kommt man aus den Dunkelheiten raus. Und der Gläubige ist dann also ein Träger des Lichts, seine Umgebung wird auch erleuchtet. Und andere finden auch Rechtleitung an diesem Gläubigen, im Sinne von, auch sie profitieren von diesem Licht. Manche sagen auch, dass mit diesem Licht der Koran gemeint ist, aber Iman und Koran sind quasi austauschbar und alle diese Auslegungen sind mehr oder weniger richtig. Und manche führen diese Gleichnis auch auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück, dass sein Gleichnis ist so, dass er den Menschen das Licht Allahs gebracht hat. Ja, und das ist ein ganzer Kreislauf, der hier beschrieben wird. Dieses Öl, also das Wissen, die Rechtleitung, das Wissen der Rechtleitung, dieses liefert quasi den Brennstoff. Und das eine ist gut, das führt zum anderen Guten, Licht über Licht. Und das ist etwas, was in sich gegenseitig noch verstärkt und schließlich wie ein funkelnder Stern anderen auch Licht spendet. Dieser Ölbaum wird hier also auch beschrieben als weder östlich noch westlich. Ja, da gibt es auch einige Auslegungen dazu. Zum Beispiel sagen manche, dass also ein Baum ist, der voller Segen ist, der ganzen Tag Sonne bekommt. Weder ist er zu östlich, um einen Teil des Tages nicht Sonne zu bekommen, oder zu westlich, um den anderen Teil des Tages keine Sonne zu bekommen. Ja, er tankt ganze Zeit Licht und gibt dann auch Licht, und zwar so sehr, dass das Feuer es noch nicht mal berührt und es würde ja schon Helligkeit spenden. Ja, also ist ein Ausmaß, was hier an Licht und an Gutem und an vielen Nutzen beschrieben wird. Und das ist hier wird verglichen mit dem Iman, mit Koran, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit dem Herzen des Gläubigen. All dies sind diese positiven Beschreibungen, mit denen Allah hier das Gleichnis setzt für Menschen, die nachdenken. Und Allah weiß über alles Bescheid. Und wo sind diese Menschen, die das Licht Allahs tragen, die Rechtleitung in sich tragen? Solche Lampen gibt es, also solche Menschen, solche Lichtträger, können wir sagen, in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Das sind die Gotteshäuser, die Moscheen. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend. Ja, also die Leute, die Lichtträger sind, sie preisen Allah am Morgen und am Abend. Wie sind sie? Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden, damit Allah ihnen das Beste von dem vergelte, was sie getan haben, und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Und Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Ja, also diese Menschen, die kann man an solchen Orten finden. Und was tun diese Menschen dann? Sie gedenken Allahs am Morgen und am Abend. Und das ist ihre oberste Priorität im Leben. Alles andere ordnet sich dieser obersten Wichtigkeit unter. Deswegen fürchten sie weder oder lassen sich weder vom Handel noch vom Kaufgeschäft ablenken. Und das Gedenken Allahs ist für die Verrichtung des Gebets und die Entrichtung der Abgabe, ihre gesellschaftlichen Pflichten also auch, das ist für sie die oberste Priorität. Das heißt also, wenn jemand das Licht Allahs erhält, dann eilt er auch zu anderen Leuten und zu Orten und zu Gelegenheiten und zu Gebäuden, wo Allahs gedacht wird. Und er belebt die Moschee. Er belebt die Moschee. Also Iman äußert sich durch die Beziehung zu Gotteshäusern, zu Moschee. Denn dort ist die Gemeinsamkeit. Ja, wenn jemand ein einzelnes kleines Licht alleine trägt, ja dann, wie ist das oft? Jeder kleine Wind kann dieses Licht auspusten. Aber wenn viele Menschen miteinander ein Licht tragen, ja, je mehr Licht zusammenkommt, desto größer ist die Scheinkraft, die Kraft dieses Lichtes. Und deswegen im Islam sind viele Ibadat, viele gottesdienstliche Handlungen eine gesellschaftliche Handlung. Das fünfmalige Gebet in der Moschee, Hajj, Fasten ist für alle Menschen auf einmal im Jahr, an einem Zeitpunkt im Jahr. Ja, also hier wird von Iman, vom Herz des Gläubigen gesprochen. Und die Quelle ist wo? Vom Wissen, Rechtleitung von Allah, das liefert den Iman, das macht dieses Licht noch stärker, die Religion, die Umgebung. Und was tut man dann, wenn man erleuchtet ist? Man erhöht Allahs Namen. Man etabliert Orte, wo man gemeinsam Allahs gedenken kann. Und warum tun sie das alles? Weil sie den Tag des Jenseits fürchten. Wunderschöne Beschreibung von Gläubigen hier. Wunderschöne Beschreibung. Die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden. Ja, das treibt sie ganze Zeit an. Das ist das, was sie nie vergessen und deswegen sich auch nicht ablenken lassen. Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Jetzt ab diesem Vers werden also das Irre gehen. dafür wird ein Gleichnis dargelegt. Davor hatten wir ein Gleichnis für die Rechtleitung. Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Also da ist kein Wasser, aber wegen der Luftspiegelung denkt er, da wäre Wasser. Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es nichts ist. Aber er findet Allah da, der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß zukommen lässt. Allah ist schnell im Abrechnen. Oder sie sind wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer, das von Wogen überdeckt ist, über denen nochmals Wogen sind, über denen wiederum Wolken sind. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht. Ja, wenn der Mensch von Allah kein Licht bekommt, dann findet er keine Rechtleitung. Und wenn er dann auch noch nicht mal unter Menschen ist, die Wissen haben, die rechtgeleitet sind, die Iman haben, dann gibt es für ihn keinen Weg mehr, um Rechtleitung zu finden. Ja, weil diese zwei gibt es ja. Entweder man erhält selber Wissen und Rechtleitung von Allah oder man ist unter solchen Leuten, die dann einem das mitteilen können und dass man dieses Wissen dann auch annimmt und akzeptiert, Iman annimmt. Ja, wer weder das eine noch das andere hat, kein Licht weder in sich noch in der Umgebung, dann ist wahrlich Dunkelheit über Dunkelheit. Er sieht seine eigene Hand nicht. Ja, wer sich selber nicht erkennt, wer selber nicht weiß, wer er ist, woher soll er seinen Herrn erkennen? Siehst du nicht, dass alle Allah preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, und auch die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln? Jeder kennt ja sein Gebet und sein Preisen, und Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Ja, wollt ihr nicht Allah preisen? Jeder in der Schöpfung kennt sein Gebet und seine Art, Allah zu lobpreisen. Aber der Mensch will nicht kennen, will nicht wissen, was zu tun ist. Ja, wenn die Vögel, habt ihr bestimmt oft schon gesehen, wenn die Vögel miteinander in den Süden fliegen, ja, und wie sie da wohlgeordnet mit ausgebreiteten Flügeln, jeder einzelne Vogel, jeder dieser Geschöpfe kennt seinen Platz in dieser Rangordnung. Jeder weiß, was zu tun ist. Und sie fliegen also lobpreisend. Jeder weiß, wie er seinem Herrn zu dienen hat, was zu tun ist, was seine Aufgabe ist. Ja, aber wir wollen nicht wissen, wie wir Allah zufriedenstellen können. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, und zu Allah ist der Ausgang. Siehst du nicht, dass Allah die Wolken sanft bewegt, sie hierauf zusammenfügt und hierauf zu einem Haufen macht? Dann siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen, und er sendet vom Himmel Wolkenberge herab mit Hagel darin. Dann trifft er damit, wen er will, und wendet ihn ab, von wem er will. Das Aufleuchten seines Blitzes nimmt beinahe das Augenlicht. Ja, und wie die Wolken zusammenkommen, das passiert alles ohne großen Lärm, ohne große Aufruhr. Ja, wir bemerken das noch nicht mal, wie die Wolken wie weiche Watte zusammenfinden und Regentropfen, tonnenschwere Gewässer getragen werden über mehrere Kilometer weit weg und der Regen von einem Ort zum anderen gebracht wird. Was da alles genau passiert, wir kriegen das noch nicht mal richtig mit. Ja, und hier bringt Allah uns also auch bei, der Segen, die Baraka vom Zusammenkommen. Ja, wenn jeder einzelne Teil der Wolke einzeln bleiben würde, dann würde kein Regen entstehen. Dann könnte kein Regen fallen oder nicht in der Form fallen, wie es der Erde auch nützlich ist. Ja, das heißt, wenn auch rechtschaffene Leute, jeder einzeln bleibt und nicht zusammenkommt in die Häuser, wo Allahs Name gedacht wird und erhöht wird, dann wird viel Nutzen leider gar nicht entstehen können, weil jeder einzeln mit seinen kleinen Talenten und seiner mangelhaften Kraft alleine bleibt, getrennt bleibt von einem großen Zusammenkommen, um einen großen Nutzen zu ermöglichen. Ja, in der Gemeinschaft ist Segen. Und deswegen gibt es unglaublich viele Gebote im Islam, im Koran, in der Sunna, die immer wieder dazu aufrufen, sich nicht abzuspalten, die Gemeinschaft zu pflegen. Ja, die große Gemeinschaft der allgemeinen Muslime und sich nicht in kleinen individuellen oder kleinen Grüppchen abzuspalten, zu trennen. Ja, das ist eine Sache, die strengstens verboten ist. Ja, und wie kommt man zusammen? Indem die Herzen eins werden, indem man einzelne Egos und Stolz und was auch immer da einen zurückhält, das einmal zurückstellen kann und das gemeinsame Ziel nach vorne stellt. Und dann kann viel Nutzen daraus entstehen. Und in dieser selben Beschreibung der Wolken warnt Allah aber auch, dass aus denselben Wolken, aus denen manchmal fruchtbarkeitsfördernder Regen fallen kann, Nutzen pur herunterfallen kann, Diese selben Wolken, wenn sie zu hoch hinausgehen und zu sehr abkühlen, dann fällt was herunter? Hagel fällt herunter. Ja, das heißt, wenn auch Leute zusammenkommen, das kann man daraus lesen, wenn Leute zusammenkommen und andere Ziele vordergründig sind oder das eigene Ego noch nicht so sehr kontrolliert ist oder der falsche Stolz noch eigentlich der Motor ist, für den man arbeitet, und anstatt nämlich Nutzen zu bringen, Nutzen für die Menschheit, Nutzen für die Schöpfung von Allah, ja, dann regnet es nicht die Botschaft der Barmherzigkeit, sondern Steine kommen herab, Hagelsteine. Und deswegen fragen wir uns immer wieder, wo immer wir auch uns aktiv unseren Fleiß investieren und aktiv werden, welche Art von Nutzen bringen wir eigentlich? Sind wir Regenspender oder sind wir Hagelbringer? Ja, wofür arbeiten wir eigentlich? Sind wir dafür da, um uns selbst zu erhöhen, um uns selbst Lob einzuholen, um uns selbst irgendwelche Stellungen zu verschaffen oder mit Freunden zu sein oder was auch immer? Oder sind wir wirklich aufrichtig dafür da, dass Allah uns seine Zufriedenheit schenken möge? Von den weiteren Zeichen Allahs ist: Allah lässt Nacht und Tag sich abwechseln. Darin ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Einsicht besitzen. Tag und Nacht, die wechseln sich immer wieder ab, keine gleich der anderen. Der Tag ist was völlig anderes, die Nacht ist was völlig anderes. Ja, und das heißt also, der Zustand ist nicht immer gleich. Mal ist es Tag, mal ist es Nacht. Und der Mensch hat die Aufgabe, aus beiden das Beste zu machen, beide dafür zu nutzen, wofür sie da sind. Und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. So gibt es unter ihnen solche, die auf ihren Bauch kriechen, und solche, die auf zwei Beinen gehen, und wieder solche, die auf vieren gehen. Allah erschafft, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Alles ist aus Wasser erschaffen, aber schaut mal auf die Artenvielfalt. Oh, es ist, ich sage nicht unglaublich, weil es ist zu glauben natürlich, aber es ist, es verwundert uns, oder es würde uns verwundern, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen würden. Keine Schöpfung gleicht der anderen. Solch eine Vielfalt, solch eine bunte Vielfalt. Manche, die auf dem Bauch kriechen, denk mal an die Schlangen oder an verschiedene Arten von Käfern oder Insekten, die haben auch ihren Platz in der Schöpfung. Ja, sonst würde Allah ja alle Kriechtiere von der Welt nehmen. Andere gehen, andere laufen. Manche sind schneller als ein motorisiertes Fahrzeug. Ja, manche Tiere. Ja, wenn wir das verstehen, dass jeder auf seine Art und Weise, wie Allah es erschaffen hat, auf diese Art und Weise einen Platz auf dieser Welt hat. Wenn wir das verstehen, dann lernen wir, mit der Schöpfung auch umzugehen. Denn bei Menschen ist das nicht viel anders. Allah hat alles aus Wasser erschaffen, der Mensch ist aus Wasser und aus Erde erschaffen, und jeder Mensch hat ein anderes Gemüt. Wir können vielleicht überhaupt nicht verstehen, warum jemand zum Beispiel so langsam ist. Aber er ist einfach, das ist seine Art. Oder warum jemand immer so schnell sein muss, das ist seine Art. Jemand schafft vielleicht unglaublich viel, was für einen selber eine einfach zu große Belastung wäre. Die Menschen sind an sich erstmal verschieden, und dazu kommt, dass jeder auch noch in anderen Umständen ist. Ja, wenn man das versteht, dann werden die Erwartungen an die Menschen auch dann entsprechend geformt, in der Familie, auf der Arbeit, sei es bei einem gemeinsamen Projekt, wo man mit Leuten zusammenkommt und zurechtkommen muss, damit das gemeinsame Ziel einfach erreicht wird. Wenn das nicht da ist, dann wird man immer wieder enttäuscht, immer wieder nörgelig, immer wieder sauer auf jemanden, warum er denn nicht meinen Erwartungen gerecht wird. Und letztendlich, was passiert? Die Arbeit bleibt liegen. Wir können kein gemeinsames Projekt, noch nicht mal das kleinste Projekt, ein Familienprojekt, läuft noch nicht mal wirklich, kann nicht laufen, wenn wir das nicht lernen. Man muss manche Dinge einfach akzeptieren. Ja, und das hält sich natürlich im Rahmen. Kriminelle Akte oder Unterdrückung, das ist was ganz anderes, das muss nicht akzeptiert werden, das ist ein ganz anderes Thema. Da würden wir eher von aushalten oder verzeihen oder vergeben sprechen. Hier geht es wirklich um etwas, was einfach zu der Natur der Schöpfung gehört, dass Allah als Tatsache uns präsentiert, dass Allah hat so die Menschen, also erstmal die Schöpfung, alles ist aus Wasser, die Tiere schon verschieden erschaffen, und unter den Menschen gibt es auch ähnliche Unterschiede. Das kommt an anderen Stellen im Koran auch, wo es ausdrücklich gesagt wird, von den Menschen gibt es manche, die so sind, dann gibt es manche, die so sind, und manche, die so sind. Das wird an anderen Stellen, werden wir das noch genauer lesen. Wir haben ja Zeichen herabgesandt, die alles klar machen. Und Allah leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Und sie sagen, wir glauben an Allah und den Gesandten und wir gehorchen. Hierauf, nach diesem Wort, kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Diese da sind nicht die Gläubigen. Und wenn sie zu Allah und seinen Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, wendet sich sogleich eine Gruppe von ihnen ab. Wenn aber das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm, bereit, sich zu unterwerfen. Also diese folgen dann eigentlich nicht der Wahrheit, sondern sie folgen eigentlich nur ihrer eigenen Neigung, ihrer eigenen Person. Was mir passt, das ist dann in Ordnung. Was mir nicht passt, möge es auch wahr sein, möge es richtig sein. Ich werde es nicht akzeptieren. Und das ist für den Menschen eine ganz gefährliche Einstellung. Ja, und hier werden also die Heuchler beschrieben, die Munafiqin, die äußerlich gesehen Gläubige waren, Teil der gläubigen Gesellschaft, aber ihr Verhalten also gezeigt hat, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Nämlich was? Ihre Herzen sind krank. Ist denn in ihren Herzen Krankheit? Oder haben sie etwa Zweifel? Oder befürchten sie, dass Allah gegen sie ungerecht sein könnte und auch sein Gesandter? Nein, vielmehr sind eben sie die Ungerechten. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Jetzt sind wieder Muflihun, denen es wohlergehen wird, die Erfolgreichen, die werden wieder beschrieben, ihre Eigenschaften werden beschrieben. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, Allah fürchtet und sich vor ihm hütet, das sind die Erfolgreichen. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen. Sie würden, wenn du ihnen befiehlst, ganz gewiss hinausziehen. Sag, schwört nicht. Geziemender Gehorsam ist gewiss besser. Also redet nicht, schwingt keine großen Reden. Zeigt einfach, die Taten sind lauter als die Rede. Zeigt einfach, dass ihr gehorsam seid. Geziemender Gehorsam ist gewiss besser. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Sag, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Doch wenn ihr euch abkehrt, dann obliegt ihm nur das, was ihm auferlegt ist, und euch obliegt, was euch auferlegt ist. Wenn ihr ihm aber gehorcht, seid ihr rechtgeleitet. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte. Dass er für sie, ihre Religion, der er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird. Also Autorität auf Erden. Die Etablierung der eigenen Überzeugung, Macht, ja im positiven Sinne. Und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Frevler. Also in dieser Aya wird versprochen, dass die Früchte der Frömmigkeit, der Gottesfurcht, der Wahrhaftigkeit in der religiösen Überzeugung, diese Früchte zeigen sich schon im Diesseits. Allah verspricht, dass diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, also das auch ausleben, was sie da glauben, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird und er wird ihre Furcht, ihre Unsicherheit, ihre Belagerungszustand, ihre Mangel an Freiheit, ihre Unterdrückung, wird er mit was austauschen? Er wird das mit Sicherheit und Frieden austauschen. Was für ein Versprechen. Die Früchte der Frömmigkeit, die im Diesseits schon geerntet werden. Ja, und wenn wir mal uns kurz umschauen, heute sind fast alle muslimischen Länder leben in einer Art Furchtzustand. Was ist also zu tun? Allah ist zu dienen, kein Schirk mit ihm zu machen, zu glauben und rechtschaffene Werke zu tun, und dann wird Allahs Hilfe auch gewiss kommen. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht dem Gesandten, auf das ihr Erbarmen finden möget. Meint ja nicht, dass diejenigen, die ungläubig sind, sich Allah auf der Erde entziehen können. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, ein wahrlich schlimmer Ausgang. Manchmal sieht man ja, dass jemand ungerecht ist, tyrannisch ist und trotzdem Macht hat, und immer weiter diese Macht auch behält und sie dann missbraucht. Und der Gläubige denkt dann vielleicht manchmal, der hat keinen Glauben, dieser andere, aber er ist trotzdem machtvoller. Nein, Allah sagt uns, dass ihr verbessert euren Zustand und dann schaut mal, wie Allah diese Verhältnisse ändern kann. Aber ihr müsst erstmal würdig sein und es wert sein, ja, wirklich es wert sein, diese Gnade Allahs empfangen zu können. Glauben und rechtschaffene Werke tun. O, die ihr glaubt, diejenigen, die eure rechte Hand an Sklaven besitzt, und diejenigen von euch, die noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, also Kinder, sollen euch zu drei Zeiten um Erlaubnis bitten. Erlaubnis bitten nämlich in was? Das ist jetzt innerhalb des Hauses, wenn jemand in die privaten Gemächer reinkommen möchte. Das ist heutzutage das Schlafzimmer. In den meisten modernen Aufteilungen von Wohnungen ist das Schlafzimmer das der Ort, wo man sich zurückzieht und sich auch ein wenig freier bewegt und auch hinlegt und vielleicht ein paar Kleider ablegt. Deswegen sollen auch die, die eng mit einem im eigenen Haus leben, das ist ein Bereich, wo man mit Erlaubnis reinkommen soll, besonders zu drei Zeiten. Und hier wird gesagt, sogar Kinder sollen um Erlaubnis bitten. Das soll man den Kindern auch schon beibringen. Zu drei Zeiten um Erlaubnis bitten, vor dem Gebet in der Morgendämmerung, also in der Nacht, bevor Fajr-Zeit ist. Wenn ihr zur Zeit der Mittagshitze eure Gewänder ablegt, das ist für die bisschen wärmeren Länder, hier machen das auch manche in den kühleren Ländern, einen kleinen Mittagsschlaf einzulegen. Und nach dem Abendgebet, das sind drei Zeiten, in denen die Blöße von euch sichtbar sein könnten. Es ist außerhalb dieser Zeiten weder für euch noch für sie eine Sünde. Sie gehen oft unter euch umher. Also außer diesen Zeiten ist natürlich innerhalb einer Familie, geht man hierhin und dahin. Das soll auch natürlich eine warme und enge und intime Atmosphäre sein. Das ist kein Problem. Aber diese drei Zeiten sollten eingehalten werden. Natürlich nur für die, die auch Mittagsschlaf machen. Ansonsten hat das natürlich sich dann erübrigt. Und das tut ihr untereinander. So macht Allah euch die Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Ja, und die Schamhaftigkeit ist also ein ganz groß geschriebenes Gebot im Islam. Hier wird also gesagt, dass die Kinder auch bitte um Eltern oder Mutter im Besonderen nicht in einem Zustand zu sehen, der einfach nicht angemessen ist, selbst für ein kleines Kind noch nicht angemessen ist, dass er die Mutter so sieht. Deswegen, wenn man die Kleidung ein wenig leichter macht, und sich ausruht und in einem Zustand ist, der vielleicht etwas entblößen könnte, da soll man dann die Vorsicht walten lassen und die Kinder sollen auch um Erlaubnis bitten, bevor sie ins Zimmer kommen. Also Achtung der Privatsphäre und Schamhaftigkeit muss man von Anfang an schon wahren, nicht verletzen, weil die Kinder das auch natürlicherweise sowieso schon haben, soll man das auch nicht verletzen, sondern fördern. Ja, und dass manche Mütter ihre Kinder wirklich auch beim Umziehen einfach im Zimmer lassen und zuschauen lassen quasi oder sogar manche Mütter, wenn sie ins Bad gehen, um sich zu waschen oder zu duschen, sogar das Kind vielleicht manchmal einfach reinlassen oder mitnehmen, vielleicht auch aus Angst, dass vielleicht gerade keiner da ist, um aufzupassen. Ja, das sollte alles wirklich vermieden werden, das geht eigentlich gar nicht. Die Schamhaftigkeit wird wirklich zerstört auf diese Art und Weise und geht so zu Ende. Und die Schamhaftigkeit nochmal ist ein großes Gut im Islam. Und außerhalb dieser Zeiten, wie gesagt, ist das natürlich kein Problem. Ihr geht beieinander ein und aus. Und wenn die Kinder unter euch die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie um Erlaubnis bitten, wie diejenigen um Erlaubnis gebeten haben, die vor ihnen waren. So macht Allah euch seine Zeichen klar und Allah ist allwissend und allweise. Und für diejenigen unter den Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben und nicht mehr zu heiraten hoffen, also ein bestimmtes Alter überschritten haben, keine Möglichkeit auch mehr haben und auch keinen Willen und keinen Wunsch mehr danach zu heiraten, also ein gewisses Alter schon da ist, auch die Möglichkeit noch Kinder zu bekommen nicht mehr da ist. Für sie ist es keine Sünde, wenn sie ihre Gewänder ablegen. Damit ist das Obergewand gemeint. Das heißt nicht, dass sie völlig unbekleidet sich irgendwo aufhalten dürfen. Natürlich ist damit nicht gemeint. Deswegen heißt es ja, wenn sie ihre Gewänder ablegen, ohne jedoch ihren Schmuck zur Schau zu stellen. Doch sich dessen zu enthalten, ist besser für sie. Also wenn sie ihre Obergewänder auch noch, ihr Obertuch, nicht Obergewänder, ihr Obertuch auch noch anbehalten, ist es besser für sie. Und Allah ist allhörend und allwissend. Es gibt für den Blinden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Hinkenden keinen Grund zur Bedrängnis. Es gibt für den Kranken keinen Grund zur Bedrängnis. So wie auch für euch nicht. In euren eigenen Häusern zu essen oder in den Häusern eurer Väter, den Häusern eurer Mütter, den Häusern eurer Brüder, den Häusern eurer Schwestern, den Häusern eurer Onkel väterlicherseits, den Häusern eurer Tanten väterlicherseits, den Häusern eurer Onkel mütterlicherseits, den Häusern eurer Tanten mütterlicherseits oder in einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt oder im Haus eures Freundes. Es ist für euch keine Sünde, gemeinsam oder getrennt zu essen. Wenn ihr nun Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. In der Jahiliyyah, in der vorislamischen Zeit, der Jahiliyyah, der Unwissenheit, gab es einige Dinge, gesellschaftlicher Art, gesetzlicher Art haben wir auch schon ein paar besprochen. Hier in Surat An-Nur werden ja eher Dinge der gesellschaftlichen Art besprochen. Und da gab es also in der Jahiliyyah ein paar Dinge, die durch den Islam verbessert wurden. Wenn nötig abgeschafft, wenn nötig verbessert, wenn nötig die bessere Art und Weise gelehrt. Zum Beispiel galt es in der Jahiliyyah als unanständig, nicht schön, mit jemandem eine Mahlzeit einzunehmen, der eine Behinderung hatte. Ja, das war einfach so in der Gesellschaft. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Deswegen heißt es hier am Anfang der Aya, nein, für den Kranken, für den Hinkenden, für den Blinden ist es nicht irgendwie nicht in Ordnung. Nein, ihr könnt gemeinsam essen, gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen. Was soll daran nicht in Ordnung sein? Ja, wir heute verstehen das schon gar nicht mehr. Aber damals war das so, das musste verbessert werden, weil das vorher einfach so ganz anders war. Genauso als dann, das haben wir in Surah An-Nisa zum Beispiel schon gelesen, als der Befehl kam, dass man Besitz anderer nicht verschlingen soll, dann waren die Leute so vorsichtig, dass manche von ihnen es ganz ließen, bei anderen zu essen. Und hier heißt es dann, dass nein, das war nicht damit gemeint. Natürlich könnt ihr bei euren Onkel, Tanten, Schwestern, Brüdern, bei den Freunden oder sogar, wenn jemand euch den Schlüssel anvertraut, weil er gerade auf einer Reise ist und sagt, hier, du kannst in die Wohnung rein und raus, dann könnt ihr dort Mahlzeiten einnehmen, ihr könnt zusammen essen, ob ihr zusammen oder getrennt esst, das ist kein Problem. Das ist nicht damit gemeint, sondern worum es eigentlich geht, ist die Gottesfurcht. Wenn ihr all diese Dinge mit Gottesfurcht tut und nicht um jemanden etwas wegzunehmen oder jemanden zu schaden oder jemanden zu beklauen oder jemanden auszunehmen, dann ist das alles in Ordnung. Gemeinschaften funktionieren so, mal hier, mal da. Ja, eine gewisse Wärme muss einfach da sein. Ja, also, was vor allem gemeint ist, dass die Frömmigkeit keine aufgesetzte Pingeligkeit ist. Ja, wie zum Beispiel jemand geht jemanden besuchen, der Gastgeber macht die Tür auf und jetzt steht man zum Beispiel draußen und wartet, bis er sagt, komm doch bitte rein. Und dann sagt man, ja, ich wollte nicht reinkommen, weil ich wollte erst warten, bis du sagst. Ja, aber wenn er die Tür aufmacht, dann heißt es ja schon, bitte komm rein. Ja, also diese aufgesetzte Frömmigkeit und genauer sein als nötig, das ist nicht damit gemeint. Frömmigkeit zeigt sich in den Taten. Natürlich soll man auch genau und korrekt sein, aber genau und korrekt sein ist nicht mit Pingeligkeit oder Kleinlichkeit zu verwechseln. Und das sind diese feinen Unterschiede. Das sind Zeichen für die. Allah macht euch die Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Ja, es geht um Taqwa. Es geht darum, dass man dem anderen Gutes wünscht, dass man den anderen grüßt mit einem gesegneten, guten Gruß und das auch so meint. Ich wünsche dir Frieden. Und das sind die Dinge, die die Basis bilden. Ja, und darauf lässt sich dann, darauf lassen sich dann diese Feinheiten, wo ihr jetzt esst, ob ihr gemeinsam, getrennt oder zusammen esst, das ist dann etwas, was einfach selber gut wird, weil die Basis gut ist. Eine weitere gesellschaftliche Sache, die verbessert wurde: die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Und wenn sie bei ihm in einer für alle wichtigen Angelegenheit versammelt sind, nicht eher weggehen, als bis sie ihn um Erlaubnis gebeten haben. Also wenn man in einer Sache da ist, die eine gemeinschaftliche Sache ist, eine Besprechung, ein Projekt, irgendein Anliegen, irgendetwas, was mit allen zu tun hat, dann soll man sich nicht einfach davon stehlen und ein bisschen unverlässlich sein, sondern man muss um Erlaubnis bitten. Diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, das sind diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Wenn sie dich nun wegen manch eines eigenen Anliegens um Erlaubnis bitten, so gib Erlaubnis, wem von ihnen du willst, und bitte Allah um Vergebung für sie, denn gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, und hier wird dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, der damals die Autorität war, bei der man dann um Erlaubnis bitten musste, dass in dieser und dieser Sache kann ich nicht mitmachen, ist das in Ordnung oder ich muss jetzt gehen, dann soll der Gesandte es auch dann dem erlauben, wem er möchte, und diese dann aber auch nicht mit Abneigung erachten, das guck mal, die gehen jetzt einfach weg. Nein, der Autorität wird auch geboten, dass er dann für sie sogar um Vergebung bittet. Beide Seiten werden also hier, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wird auch hier geboten, auf die beste Art und Weise hier die zu behandeln. Und denen, die um Erlaubnis bitten sollten, denen wird auch geboten, dass sie diese Sache ernst nehmen sollen und die gemeinschaftliche Verantwortung auch mittragen sollen. Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Allah kennt ja diejenigen von euch, die sich unbemerkt davonstehlen, indem sie sich hinter anderen verstecken. So sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Ja, also der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sein Ruf ist nicht wie der Ruf von irgendjemand anderen, ihr müsst ihm sofort folgen. Und manche Ausleger sagen auch, der Ruf ist hier mit Dua, mit Bittgebet gemeint. Also wenn er bittet, dann ist das nicht wie ein Bittgebet von irgendjemand anderen. Seine Dua wird akzeptiert und nicht, dass ihr ihn so ärgert, dass er vielleicht nicht mehr Dua für euch macht. Ja, deswegen Allah kennt von euch diejenigen, die sich davon stehlen. Sie sollen sich diszipliniert verhalten, sie sollen ihre Verantwortung ernst nehmen. Ja, und wir sehen hier jetzt an alles Dinge, die die Gemeinschaft stärken. Sicherlich, Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Er weiß ja, in welchem Zustand ihr euch befindet und den Tag, da sie zu ihm zurückgebracht werden. Dann wird er ihnen kundtun, was sie getan haben, und Allah weiß über alle Bescheid. Das war Sura An-Nur, und wir haben in Sura An-Nur viele gesellschaftliche Dinge nochmal behandelt, besprochen. Mit diesen gesellschaftlichen Dingen haben wir aber eine andere große Sache auch besprochen, das war der Iman. Ja, denkt nochmal an die Ayah, Allahu Nuru Samawati wal Ard, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde, das Gleichnis seines Lichtes. Ja, dann haben wir über den Gläubigen, das Herz des Gläubigen, voll von Licht, Rechtleitung, Iman, Quran. Dann haben wir davon gesprochen, wie es ist, wie wichtig es auch ist, gemeinsam zu arbeiten. Innerhalb dieser Arbeit muss aber auch jeder seinen Platz kennen, auf welche Art und Weise er am besten arbeiten kann. Manche sind schnell, manche sind langsam. Ulfa muss da sein, diese Gemeinschaft, die die Herzen zueinander neigen. Das muss auch da sein, sonst führt das Zusammenkommen zu nichts Gutem, wenn die Herzen nicht zusammen sind. Nach den Talenten der Menschen entsprechend muss die Arbeit verrichtet werden. Ja, wenn man etwas macht, was man gar nicht befähigt ist, das zu tun, dann führt das auch zu eher zu Schaden als zu Nutzen. Ja, dann war dieses Beispiel vom Regen auch. Wenn die Wolken zusammenkommen und Regen spenden, ja, die ganze Atmosphäre wird ja gereinigt durch Regen. Ja, das heißt auch, dass Regen, nochmal, kommt ja nur, weil die Wolken auch zusammenkommen und dass man die eigenen individuellen Anliegen vielleicht, vor allem wenn es um gesellschaftlich-gemeinschaftliche Interessen geht, dass man diese auch dazu in der Lage ist, diese mal zurückzustellen. Mal zurückzustellen. Natürlich haben wir alle auch individuelle Anliegen und man kann nicht einfach auch ignorieren. Auch wir haben ein Recht auf uns selber. Ja, aber auch nicht so sehr, dass das die Allgemeinnutzen völlig vernachlässigt werden. Ja, esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Was für eine zusammenfassende Aussage. Ja, darf eigentlich nicht sein, dass man mit Leichtigkeit Stunden im Internet verbringt, um nach einem bestimmten Kleid zu suchen und deswegen aber eine Verpflichtung, die man eingegangen ist, bestimmte Zeit, bestimmte Sache zu erledigen, dass man diese wieder mal vergisst oder vernachlässigt, ja, und deswegen eigentlich nichts gebacken bekommt. Ja, und was wirklich auch manchmal schwer zu verstehen ist, dass wirklich Stunden verbracht werden können, um eine bestimmte Sache zu kaufen, was ja völlig in Ordnung ist, aber wenn man dafür andere Leute enttäuscht oder Verpflichtungen vernachlässigt, dann ist das ein Problem, dann ist das eine Vernachlässigung, für die muss man auch gerade stehen. Ja, und letztlich, für wen macht man das eigentlich? Ja, gerade jetzt bei so besonderen Sachen, für die man Stunden investiert hat, um das zu finden. Ja, es gibt zwei Arten von Leuten. Die einen interessiert sowas nicht, die kennen sich mit sowas nicht aus. Wer, welche Designerkleider, welche Marke, die interessiert das nicht. Das heißt, wenn du das vor denen trägst, die erkennen es noch nicht mal. Die andere Art von Leuten ist die, die sich damit sehr gut auskennt, die genauso ist und auch Stunden dafür verbringt. Und wie viele von denen sind aber so, dass sie sich für dich freuen, wenn du so etwas hast? Ja, und wir wissen alle, die Herzen der Menschen sind eher klein und wir gehören auch mit dazu. Und was passiert meistens? Man missgönnt es hier sogar jemanden, dass, ja gut, so gut siehst du darin jetzt auch nicht aus. Ja, solche Sprüche muss man sich dann auch leider oft anhören. Ja, das ist jetzt ein kleines Beispiel für, dass man einfach aufwacht und sich nochmal ganz intensiv fragt, für was mache ich das eigentlich? Und was in meinem Alltag und in meinem Leben hat eigentlich Vorrang? Und dieser Vorrang, wird der mir nützen? Oder ist er einfach nur verschwendete Zeit? Nicht nur verschwendete Zeit, verschwendetes Leben. Ja, deswegen nochmal Sura An-Nur und der ganze Koran eigentlich bis jetzt, macht euch zu nützlichen Persönlichkeiten, wo ihr könnt, wo ihr Gelegenheit habt, in dem Maße, in dem ihr es vermögt, in dem Maße, in dem ihr es